Ich sehe die Scheiße, die hier läuft, und ich sehe niemanden, der was dagegen unternehmen will. Und allmählich steht's mir bis ganz oben. Schaut euch doch um. Das hier ist nicht mehr unser Viertel, das ist ein Schlachtfeld. Wir stehen heute Abend auf einem Schlachtfeld. Entscheidet euch. Wollen wir uns raushalten und weiter zusehen? Brav zusehen, wie unser Land ausgenommen wird? Oder raffen wir uns auf und unternehmen was dagegen? Ja, natürlich! Und wie wir was unternehmen. Demokratie und Egalität, Volksbildung. Es ist genug.